Menschen schreien, weinen, man setzt sich zur Wehr. Das hat bestimmt was mit dem Selbsterhaltungstrieb zu tun. Ich setz mich einfach hin und wartest durch wie Zeno. Ich starre ins Leere, die werden einem nach dem anderen ausgewählt, dass sie sich also was wie natürliche auslese. Verdammt, Kinder, schön.